aus, mein Freund, das Sein. Gewohnt kann's noch schlimmer sein. Halt aus des Lebens Würde, steh auf, nicht um die Würde. Folg einer Stimme nur, die eigene Natur. Trotz hartem Mittelmaß, viel zu klein bringt keinen Spaß, glaub auf! Es wird schlimmer, als es ist, doch wir werden besser. Als das feige graue Heer vom wütenden Allesfresser. Es wird schlimmer, als es ist, doch wir werden besser. Und wenn die Zeit gekommen ist, bis einer kommt, der noch mehr bietet. Schöne Märchen uns verspricht, zu weit wissen wollen wir nicht. Lüge ist ein Tracht zu tragen, Realität schlägt auf den Magen. Doch lieben wir uns in Verzicht und jetzt weiter klagen mit Dorn. Es wird schlimmer, als es ist, doch wir werden besser. Als das feige graue Heer vom müden Allesfresser. Es wird schlimmer, als es ist, doch wir werden besser. Und wenn die Zeit gekommen ist, Vielen Dank, ihr Lieben!